Deutschland flippt jetzt aus, denn es ist finchifiziert. Deutschland flippt jetzt aus, denn es ist finchifiziert. Ob Osten oder Westen, jeder singt jetzt mit mir. Oh yeah. Doch sein Herz gehört nur einer. Jasmin Ritter. Jasmin Ritter.